1. Der König war tiefer schattet, begab sich in das Gemach über dem Turund weinte bitterlich, warend wiederholt den Namen sein Sohns Absalom rief. 2. Als Job darüber informiert word, dass der König am Absalom traut und weinte, verbreitet sich dies nachricht schnell im gesamten Heer. 3. Infolgedessen verwandelt sich die Freud über den Sieg für das gesamte Volk in Trauer, die Mannhort, weise der König unter dem Verlust sein Sohns litt. 4. Das Volk kehrte heimlich in die Stadt Zürich, vergleichbar mit Soldaten, die sich nach einer Schmarkwahlen flutscht aus einer Schlacht Charmen. 5. Der König hielt sein Gesicht verhult und schrie laut nach seinem Sohn Absalom, was sein tief Verzweiflung über den Tod seines Kindes am Ausdruck bracht. 6. Job trat vor den König und warf im vor, sein Diener zu demütigen, obwohl dies gerade sein Leben und das seiner Familie gerettet hatten. 7. Kritisiert, dass David sein Feinde lieb und sein Freund Hossi, wodurch den Eindruck erweck, dass ihm sein Offizier und Soldaten wollig gleichgültig seien. 8. Job forderte ihn auf, sofort hinauszugehen und das Volk zu ermutigen, and an falls word in noch in dieser Nacht jeder einzeln unter Stutze verlassen, was ein Katastrophe wäre. 9. Daraufhin erhob sich der König und setzte sich in das Stadte, woraufhin sich das gesamte Volk vor ihm versammelte, sobald sie davon erfuhren. 10. Warendessen diskutierten die Stämme Israels darüber, dass David sie zwar von den Philisten befreit hat, nun aber vor Absalom aus dem Land geflohen war. 11. Da Absalom, den sie zum König gesellt hatten, im Kampf gefallen war, fragten sie sich, warum niemand die Initiative ergriff, David Zurück zu holen. 12. König David sandt ein Nachricht an die Priester Zadok und Abjatha imite der Anweisung, die Ältesten von Judah zu fragen, warum sie bei seiner Rückführung die letzten seien. 13. O erinnert sie daran, dass sie sein nahen verwandten seien und es daher keinen Grund gäbe, bei seiner Rückkehr in den Palast zu zogen. 14. Zudem ließ Amasa ausrichten, dass in Anstell von Job zum dauerhaften Oberbefehlshaber des Heers Ernenen word, der ebenfalls zur Familie gehor. 15. Durch dies wird gewann die Hasen der Männer von Judah, so dass sie in einstimmiger forderten, mit seinem gesamten Gefolge zurück zu kehren. 16. Der König machte sich auf den Weg zum Jordan, waren die Männer von Judah nach Gilgal kamen, in dort zu empfangen und über den Fluss zu begleiten. 17. Auch Sime, der Benjaminit aus Behurim, alte zusammen mit den Männern von Judah herbei, König David persönlich zu begrüßen. 18. Begleitet word von 1000 Männern aus dem Stamm Benjamin Soe von Zeba, dem Verwalter Sauls, der mit seinen Sonnen und Dianen zum Jordan gereilt war. 19. Sie überquerten die Furt, dem König behilflich zu sein, woraufhin Sime sich vor David niederwarf, als dieser gerade den Jordan überqueren wollte. 20. Bat den König instandig, im sein Verfelungen nicht anzurechnen und das unrecht zu verges sen, das Tag der Flutscht aus Jerusalem begann gen hat. 21. Sime betonte, das sich seiner should be wust sei und die Schalb als erster aus dem Haus Joseph gekommen sei, den König willkommen zu heißen. 22. Abisai Jedok forderte die Todstrafe für Sime, die dieser den gesalbten König des Herrn verflucht hat, was ein schweres Verbrechen darstellte. 23. David weiß die Sonder Zeruja Zurecht und erklärt, dass an diesem Tag niemand in Israel hingerichtet werden sollte, da nun wieder rechtmäßiger König sei. 24. Schließlich gab der König Sime das Versprechen, dass nicht sterben muss, und bekräftigte die Zusage mit einem feierlichen Eid. 25. Auch Meribal, der Enkel Sauls, kam dem König entgegen, hat sich seit Davids flutscht vernicht lassigt und weder sein Fass noch seinen Bart gepflegt. 26. Als in Jerusalem vor den König trat, fragte dieser indirekt, warum in damals nicht auf der flutscht begleitet habe. 27. Meribal. Erklart, sein Diener habe in Betrogen, da aufgrund seiner Lahmheit auf ein Esselin angewiesen war, die sein Diener im Jedok verenthalten hat. 28. Fugte Hinzu, das sein Diener in beim König Verliam dit Habe, a Abervols Vertrauen in Davids Weisheit setz, die der eins Engels Gottes gleich. 29. Aber erinnert daran, das sein gesamte Familie den Tod verdient hat, David in aber denneken seinem Tisch Habe essen lassen, weshalb er kein weiteren Ansprach stell. 30. Der König entscheid daraufhin, das Maribel und Sieber den Grundbesitz untereinander aufteilen sollten, die Angelegenheit endgültig zu binden. 31. Maribel antwortet jedoch, das Sieber ruhig als behalten kon, da er ne fro sei, das der König wohl behalten in seinen Palast zu rückgekehrt sei. 32. Barzillai, ein wohlhabender Mann aus Gilead, war ebenfalls zum Jordan gekommen, den König auf seinem Weg zu begleiten und in zu ehren. 33. Da Barzillai bereits 80 Jahre alt war und den König waren dessen Aufenthalt in Mahanaim großzügig versorgt hat, wollte David in belohnen. 34. Der König schlug Barzillai vor, mit im nach Jerusalem zu kommen, damit er dort für seinen Lebensunterhalt und sein Wohlige entsorgen kon. 35. Barzillai entgegnet jedoch, das in seinem hohen Alterkeinen Grundmehr sehe, den König und den Königlichen Hof nach Jerusalem zu begleiten. 36. Erklart, das mit 80 Jahren weder Genesem Essen noch Freud und Musik empfinden konnen dem König daher ne zur last fallen word. 37. Wollte den König nur ein kurzes Stück über den Jordan begleiten und bat darum, Danik in sein Heimatstab zu rückkehren zu dürfen, dort begraben zu werden. 38. Stattdessen schlug vor, das sein Diener Kimham mit dem König sehen soll, damit David in im Tun kon, was a fur richtig halti. 39. Der König stimmte zu, Kimham mitzunehmen und Barzillai jeden Wunsch zu erfüllen, den dieser in enrich ten word, als seichen seine Dankbarkeit. 40. Nachdem das gesamte Volken der König den Jordan überquert hatten, verabschiedet sich David mit einem Kuss von Barzillai, der daraufhin heimkehrt. 41. Der König zog weiter nach Gilgal, begleitet von Kimham soe dem gesamten Heer Judas und der Hafte des Heers Israels. 42. Bald darauf beschwerten sich die übrigen Israeliten beim König darüber, dass die Männer von Judah in heimlich über den Jordan gebracht hatten. 43. Die Männer von Judah rechtfertigten sich damit, dass der König nahe verwandter sei und sie keinerlei persönlichen Vorteil aus dieser Aktion gesogen hatten. 44. Die Israeliten hielten dagegen, dass sie als die Mehrheit der Stamm ein großes Anrecht auf den König hatten, doch die Männer von Judah reagierten mit noch harteren Worten.